kann das Bild beschreiben gegen seine Fensterscheibe. Hat er das Gesicht gepresst und hofft, dass sie das Licht anlässt. Ohne Kleid sah er sie nie, die Herrin seiner Fantasie. Er nimmt die Gläser vom Gesicht, singt zitternd eine mit Mondlicht füllen, lässt sie fallen.